Ähnlich wie Angst mag dieser Mechanismus in dunklen Vorzeiten eine adaptive Funktion gehabt haben. In der modernen Gesellschaft jedoch ist Ekel meist irrational und gefährlich, etwa wenn er Männer in traditionellen Regionen von Indien dazu bringt, Frauen als nicht gleichwertig zu behandeln. Noch deutlicher zeigt sich die Gefahr, wenn Menschen andere als minderwertig ansehen, weil sie unnatürlich, unrein und fremd auf sie wirken, etwa wenn ihr Körper oder ihr Verhalten nicht dem Ideal entspricht. Für einige Traditionalisten ist das schon der Fall, wenn jemand nicht heterosexuell ist oder sich eindeutig einem Geschlecht zuordnen lässt. Hier sind sich Rechtsradikale und strenge Religionsgruppen wie Salafisten überraschend einig. Kurz gefasst, als biologischer Mechanismus hat Ekel unsere Vorfahren vor Schadstoffen geschützt. Sie ekelten sich vor Kleintier, Kadavern, Körperflüssigkeiten, fauler Nahrung und vor fremden Menschen, die allesamt Keime, Würmer oder Parasiten übertragen konnten. Noch heute ist Ekel ein angeborenes emotionales Immunsystem, auch wenn seine Auslöser kulturell erlernt werden. Moralisch ist Ekel dann, wenn er eine Handlung als unnatürlich oder unrein bewertet und so für einige sagt, das ist moralisch nicht akzeptabel. Ekel ist hypersensibel und in der modernen Kultur dadurch oft irrational und gefährlich. So scheuen sich einige Menschen unbegründet vor Homosexualität und vor Personen, die ihnen fremd erscheinen oder optisch nicht dem Normalbild entsprechen.